Abschnitt 1 aus Armadale, 6. Band. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Erstes Kapitel, Teil 1. Wir gingen nach San Carlo. Selbst in einer so einfachen Sache wie das Besorgen einer Theaterloge zeigte sich Armadales Einfalt. Er hatte die Oper mit dem Schauspiele verwechselt und eine Loge dicht an der Bühne genommen, im Wahne, dass bei einer musikalischen Aufführung die Hauptsache sei, die Sänger und Sängerinnen so nahe und deutlich wie möglich zu sehen. Zum Glück für unsere Ohren sind Bellinis liebliche Melodien größtenteils sanft und zart instrumentiert, sonst hätte uns das Orchester taub machen können. Anfangs saß ich hinten in der Loge dem Publikum ganz aus dem Gesicht, denn ich konnte nicht sicher sein, dass nicht zufällig einer meiner alten Bekannten von meinem früheren Aufenthalt hier im Theater war. Ich war so entzückt und hingerissen, dass ich, ohne es zu wissen, mich vorbeugte und auf die Bühne sah. Eine Entdeckung, die ich machte und bei der mir buchstäblich das Blut in den Adern erstarrte, ließ mich erst meine Unvorsichtigkeit gewahr werden. Einer der Sänger im Chore der Druiden sah mich an, während er unter den anderen sang. Langes, weißes Haar verbarg seinen Kopf und ein wallender weißer Bart bedeckte, dem Charakter angemessen, den unteren Teil seines Gesichts vollkommen. Die Augen aber, die mich anblickten, waren die Augen des einen Mannes auf Erden, welche wiederzusehen ich mich am allermeisten fürchten musste. Manuels. Hätte ich nicht mein Riechfläschchen bei mir gehabt, so glaube ich, wäre ich ohnmächtig geworden. So zog ich mich wieder in den Schatten des Hintergrundes zurück. Selbst Armadale bemerkte die Veränderung, die mit mir vorgegangen war. Er wie Midwinter fragten, ob ich unwohl sei. Ich sagte, die Hitze sei mir lästig, ich hoffe indes, alsbald mich wieder besser zu fühlen und suchte, allen meinen Mut zusammenzunehmen. Es gelang mir auch, meiner so weit wieder mächtig zu werden, dass ich, ohne mich selbst zu zeigen, von neuem auf die Bühne sehen konnte, als der Chor wieder auftrat. Da war der Mann wieder. Jedoch zu meiner unsaglichen Erleichterung sah er nicht ein einziges Mal wieder nach unserer Loge. Diese willkommene Gleichgültigkeit von seiner Seite trug dazu bei, mir die Beruhigung zu geben, dass ich eine merkwürdige, zufällige Ähnlichkeit nichts mehr gesehen hätte, und nach gelassener Erwägung des Ganzen blieb ich auch bei diesem Schlusse. Allein mein Gemüt würde doch viel ruhiger sein, als es ist, wenn ich das Gesicht des Mannes ohne die Bühnenmummerei, welche jede genaue Untersuchung ausschloss, hätte vor mir haben können. Als nach dem ersten Akte der Vorhang fiel, kam der albernen italienischen Mode gemäß ein langweiliges italienisches Ballett als Zwischenspiel an die Reihe. Obschon ich nach und nach den ersten Schrecken überwunden hatte, war meine Bestürzung doch zu ernster Natur gewesen, als dass ich mich im Theater hätte behaglich fühlen können. Ich sah schon alles mögliche Unglück mir bevorstehen, und als Midwinter und Armadale von Neuem nach meinem Befinden fragten, sagte ich ihnen, ich fühle mich nicht wohl genug, um bis zum Schlusse der Vorstellung im Theater bleiben zu können. Am Portale des Theaters wollte uns Armadale gute Nacht sagen, doch Midwinter, der sich offenbar vor einem allein mit mir zuzubringenden Abend fürchtete, bat ihn zum Nachtessen, wenn ich nichts dawider hätte. Ich sprach die nötigen Höflichkeitsphrasen und alle drei fuhren wir zusammen nach Hause. 10 Minuten einsamer Ruhe in meinem Zimmer zusammen mit etwas Eau de Cologne und frischem Wasser stellten mich wieder her. Ich folgte dann den Männern zu Tische. Sie nahmen meine Entschuldigungen, sie der Oper entführt zu haben, mit der galanten Versicherung auf, dass damit keiner von ihnen nur das mindeste Vergnügen geopfert hätte. Midwinter erklärte, wie er zu vollständig erschöpft sei, um sich für etwas anderes zu interessieren als für die beiden großen Wohltaten, welche das Theater nicht bieten könne: Ruhe und frische Luft. Armadale seinerseits sagte mit dem zur Verzweiflung bringenden Stolze der Engländer auf seine eigene Dummheit, wo es sich um Gegenstände der Kunst handelt, er habe aus der Vorstellung nicht klug werden können. Ich, setzte er gutmütig genug hinzu, habe ja am meisten entbehren müssen, denn ich verstehe fremde Musik und könne sie genießen wie die Damen in der Regel. Seine süße Nili. Nach dem Vorfall im Theater war ich nicht in der Stimmung, mich mit seiner süßen Nili quälen zu lassen. War es der Zustand meiner Nerven oder stieg mir die Eau de Cologne zu Kopfe? Die bloße Erwähnung des Mädchens brachte mich in Hitze. Ich suchte Amedels Aufmerksamkeit auf das Abendessen zu lenken. Er antwortete sehr höflich, allein er hatte keinen Appetit mehr. Ich bot ihm Wein an, Landwein, den anderen vorzusetzen gestattete uns unsere Armut nicht. Er dankte abermals. Der fremde Wein sah nicht viel mehr nach seinem Geschmack als die fremde Musik. Mir zuliebe wolle er indes noch ein Glas trinken, und er tat's und trank meine Gesundheit nach altmodischer Manier mit den besten Wünschen für die glückliche Zeit, wo wir alle wieder in Thorpe Ambrose zusammen sein würden und mich eine Herrin in seinem Hause willkommen heißen könne. War er wahnsinnig, dass er in dieser Weise fortfuhr? Nein, sein Gesicht antwortete für ihn, er lebte vielmehr in der Einbildung, dass er sich mir ganz besonders angenehm mache. Ich sah Midwinter an. Hätte er seinerseits mich angeblickt, so hätte er vielleicht Grund gehabt, der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben. Aber er saß schweigend in seinem Stuhle, reizbar und erschöpft, in stillen Gedanken und die Augen auf den Boden geheftet. Ich stand auf und trat ans Fenster. Noch immer ohne, dass ihm das Bewusstsein seines Ungeschicks und seiner Langweiligkeit aufdämmerte, folgte mir Armedale. Wäre ich stark genug gewesen, ihn zum Fenster hinaus ins Meer zu werfen, gewiss hätte ich's in diesem Augenblicke getan. Da ich dazu nicht stark genug war, sah ich unverwandt nach dem jenseitigen Ufer der Bucht und gab ihm einen Wink, den derbsten und gröbsten, den man sich denken kann, dass er gehen möchte. »Ein wunderlieblicher Abend zum Spazierengehen«, sagte ich, »wenn Sie Lust haben, zu Fuße in Ihr Hotel heimzukehren?« Ich glaube kaum, dass er mich hörte. Jedenfalls machten meine Worte keinen Eindruck auf ihn. Er stand und starrte sentimental in den Mondschein hinaus und, ich finde wirklich kein anderes Wort dafür, blies einen Seufzer heraus. Ich ahnte, was kommen würde, wenn ich ihm nicht den Mund stopfte, dadurch, dass ich zuerst widersprach. »Bei all Ihrer Vorliebe für England«, hob ich an, »müssen Sie doch zugeben, dass wir daheim solchen Mondschein nicht haben.« Er sah mich geistesabwesend an und blies einen neuen Seufzer heraus. »Ich möchte wissen, ob heute in England so ein schöner Abend ist wie hier«, entgegnete er. »Obwohl mein liebes kleines Mädchen zu Hause auch den Mondschein betrachtet und an mich denkt?« Länger konnte ich's nun nicht mehr aushalten. Ich fiel endlich über ihn her. »Gott im Himmel, Mr. Armedale«, rief ich, »ist denn in der kleinen Welt, in der Sie leben, nur ein Gegenstand der Erwähnung wert? Ihrer Miss Milroy bin ich nachgerade herzlich satt. Bitte sprechen Sie von etwas anderem.« Sein großes, breites, dummes Gesicht errötete bis an die Wurzeln seines hässlichen, gelben Haares. »Verzeihen Sie«, stammelte er mit einer gewissen närrischen Verwunderung, »ich konnte nicht annehmen«, stockte er verwirrt und sah von mir zu Midwinter hinüber. Ich verstand, was der Blick sagen sollte. »Ich konnte nicht annehmen, dass sie auf Miss Milroy eifersüchtig ist, nachdem sie dich geheiratet hat.« Das würde er Midwinter gesagt haben, wenn ich die beiden allein zusammengelassen hätte. Midwinter hatte uns gehört. Bevor ich von neuem das Wort nehmen, bevor Alan weitersprechen konnte, beendete er den Satz seines Freundes in einem Tone, welchen ich jetzt zum ersten Mal vernahm und mit einem Blicke, den ich zum ersten Mal an ihm gewahr wurde. »Du konntest nicht annehmen, Alan«, sagte er, »dass eine Dame so leicht sich zu übler Stimmung reizen lässt.« Das erste bittere, ironische Wort, der erste böse Blick der Verachtung, die mir von ihm zuteil geworden sind. Und Armedale schuld daran. Auf der Stelle schwand mein Zorn. Ein anderes Gefühl trat an seine Stelle, das mich im Augenblicke alle meine Kraft und Festigkeit wieder gewinnen und mich schweigend aus dem Zimmer gehen ließ. Ich setzte mich allein in meinem Schlafzimmer hin und hatte ein paar Minuten lang meine stillen Gedanken, die ich selbst auf diesen geheimen Blättern nicht einmal in Worte fassen mag. Ich stand auf und schloss etwas auf. Niemand geht es an, was? Dann ging ich an den Tisch neben Midwinters Bett und nahm etwas zur Hand. Gleichgültig, was es war. Zuletzt, ehe ich das Zimmer wieder verließ, sah ich nach meiner Uhr. Es war 22:30, Armadales gewöhnliche Aufbruchszeit. Sofort fand ich mich wieder bei den beiden Männern ein. Gut gelaunt trat ich zu Armadale heran und sagte zu ihm, »Nein, nach nochmaliger Überlegung will ich nicht niederschreiben, was ich ihm sagte oder was ich darauf vornahm. Ich werde über das, was im Laufe der nächsten Stunde zwischen 23:30 und 23:30 geschah, hinweggehen und meine Geschichte erst von dem Augenblicke an wieder aufnehmen, wo uns Armadale verlassen hatte. Kann ich sagen, was zwischen mir und Midwinter stattfand, sobald uns unser Gast den Rücken gekehrt hatte? Warum in diesem Falle nicht über das Geschehene hinweggehen, so gut wie in jenem? Warum mich durch Niederschreiben des Vorgefallenen aufregen? Ich weiß es nicht. Warum führe ich überhaupt ein Tagebuch? Warum sind wir nicht in allem, was wir tun, vernünftig? Warum bin ich nicht jederzeit auf meiner Hut? Warum niemals mir selbst ungetreu wie der schlechte Charakter in einer Novelle? Warum? Warum? Warum? Es ist mir einerlei, warum. Ich muss niederschreiben, was sich zwischen mir und Midwinter heute Abend begeben hat, weil ich muss. Das ist ein Grund, den niemand erklären kann, ich selbst nicht. Es war 23:30. Armadale war fort, ich hatte meinen Morgenrock angezogen und war eben daran, mein Haar für die Nacht zu arrangieren, als ich durch ein Klopfen an der Tür überrascht wurde und Midwinter eintrat. Er war zum Erschrecken blass. Seine Augen sahen mich mit einer in ihnen lodernden, fürchterlichen Verzweiflung an. Er antwortete nicht, als ich ihm meine Verwunderung ausdrückte, dass er so viel früher als gewöhnlich komme. Selbst als ich ihn fragte, wollte er mir nicht einmal sagen, ob er unwohl sei. Gebieterisch nach dem Stuhle zeigend, aus welchem ich mich bei seinem Eintritt erhoben hatte, ersuchte er mich, wieder Platz zu nehmen und fügte dann nach einem Momente des Schweigens die Worte hinzu, »Ich habe etwas Ernstes mit dir zu besprechen.« Ich dachte an das, was ich gesehen, nein, das, was ich zu tun versucht hatte, in jener Zwischenzeit zwischen 23:30 und 24:30, die ich in meinem Tagebuche unerwähnt gelassen habe, und eine Todesangst, wie ich sie nie empfunden hatte, überkam mich. Ohne Midwinter anzureden und ohne ihn anzusehen, setzte ich mich, wie mir geboten war, wieder hin. Er schritt einmal im Zimmer auf und ab und blieb dann bei mir stehen. »Wenn Ellen morgen kommt«, begann er, »und wenn du ihn siehst«, seine Stimme bebte und er sagte nichts weiter. Ein entsetzlicher Kummer nagte an seinem Herzen, den er zu bemeistern suchte. Aber es gibt Zeiten, wo sein Wille eisern ist. Er machte einen neuen Gang durch das Zimmer und kämpfte den Schmerz nieder. Dann stellte er sich wieder zu mir hin. »Wenn Ellen morgen herkommt«, fuhr er fort, »so lass ihn in mein Zimmer kommen, falls er mich zu sprechen wünscht.« Ich werde ihm sagen, dass es mir unmöglich ist, die Arbeit, welche ich gerade vorhabe, so rasch, wie ich gehofft, zu vollenden und dass er sich deshalb einrichten muss, ohne Beistand meinerseits, sich eine Mannschaft für die Yacht zu verschaffen. Will er in seiner Enttäuschung seine Zuflucht zu dir nehmen, so mache ihm keine Hoffnung, dass ich mich freimachen kann, auch wenn er wartet. Bestimme ihn, die erste beste Hilfe anzunehmen, die er von Fremden erlangen kann und ohne weiteren Verzug an die Bemannung seines Schiffs zu gehen. Je mehr er Beschäftigung findet, die ihn von uns fernhält, und je weniger du ihn zum Bleiben aufforderst, wenn er kommt, desto angenehmer wird es mir sein. Vergiss das nicht und vergiss auch die eine letzte Weisung nicht, welche ich dir zu erteilen habe. Wenn das Fahrzeug segelfertig ist und wenn Ellen uns einladet, ihn auf der Fahrt zu begleiten, so ist es mein Wunsch, dass du diese seine Einladung unbedingt ausschlägst. Er wird dich zu einem anderen Entschluss zu bringen suchen, denn natürlich werde ich meinerseits ablehnen, dich in diesem fremden Hause und in diesem fremden Lande allein zu lassen. Einerlei, was er erwidert, lass dich durch nichts von deinem Entschlusse abwendig machen. Lehne es positiv und endgültig ab. Weigere dich, ich bestehe darauf, den Fuß auf die neue Yacht zu setzen. Er schloss ruhig und fest, ohne Beben seiner Stimme und ohne Zeichen von Zaudern oder Nachgeben in seinen Zügen. Das Gefühl der Befremdung, das ich sonst wohl bei den wunderlichen Worten empfunden hätte, die er an mich gerichtet, ging in dem Gefühle der Erleichterung auf, welche sie mir gegeben hatten. Die Angst vor jenen anderen Worten, die ich von ihm zu hören erwartete, schwand so plötzlich, wie sie gekommen war. Ich konnte ihn wieder ansehen, konnte wieder zu ihm sprechen. »Du kannst dich darauf verlassen«, antwortete ich, »dass ich genau tun werde, was du mir vorschreibst. Muss ich dir aber blind gehorchen oder darf ich den Grund der außerordentlichen Weisungen erfahren, die du mir erteilt hast?« Sein Gesicht umdüsterte sich und er setzte sich an der anderen Seite meines Toilettentisches mit einem schweren Seufzer nieder. »Du sollst den Grund erfahren«, sagte er, »wenn du es wünschest.« Er hielt einen Augenblick inne und sann nach. »Du hast ein Recht, den Grund zu vernehmen«, begann er wieder, »denn du selbst kommst dabei ins Spiel.« Er hielt abermals inne und fuhr dann fort, »Ich kann dir die seltsame Bitte, die ich soeben ausgesprochen habe, nur in einer Weise erklären«, sprach er traurig. »Ich muss dich an das erinnern, was da drüben im Nebenzimmer geschah, ehe uns Alan verließ.« Er sah mich mit einem eigentümlichen Ausdrucke an. Anfangs kam's mir vor, als bedauere er mich. Dann schien mir's grausend zu sein, was ich ihm einflößte. Von neuem begann ich mich zu ängstigen, während ich schweigend seine nächsten Worte erwartete. »Ich weiß, dass ich in der letzten Zeit zu angestrengt gearbeitet habe«, sprach er weiter, »und dass meine Nerven in trauriger Abspannung sind. In dem Zustand, in dem ich mich befinde, kann ich das Geschehene unbewusst leicht falsch verstanden oder nicht recht beobachtet haben. Du wirst mir darum einen Gefallen erzeigen, wenn du mein Gedächtnis durch das deinige unterstützen und auffrischen willst. Hat meine Fantasie etwas übertrieben, lässt mich mein Gedächtnis irgendwie im Stiche, dann wirst du mir es sagen und in meiner Erzählung Einhalt tun.« Ich beherrschte mich so weit, um zu fragen, welche Umstände er meine und inwiefern ich dabei ins Spiel komme. »Folgendermaßen berührt dich die Sache«, antwortete er, »die Umstände, auf welche ich mich beziehe, begannen, als du, wie mir dünkte, in sehr unüberlegter und sehr ungeduldiger Weise zu Ellen von Miss Milroy sprachst. Wie ich fürchte, drückte ich mich meinerseits ebenso heftig aus und ich bitte, verzeihe mir, was ich in der Aufregung des Moments dir sagte. Du gingst aus dem Zimmer. Nach kurzer Abwesenheit kamst du wieder und machtest Ellen deine ganz und gar schicklichen Entschuldigungen wegen deines Benehmens, die er mit gewohnter Güte und Sanftmut aufnahm. Während dies vorging, standest du und Ellen am Esstische und der Letztere kam wieder auf den neapolitanischen Wein zu sprechen, von welchem ihr euch schon vorher unterhalten hattet. Mit der Zeit, sagte er, würde er ihn trinken lernen und bat noch um ein Glas von dem Weine, der auf dem Tische stand. Ist es soweit richtig?« Die Worte erstarben mir fast auf den Lippen, aber ich zwang sie heraus und erwiderte ihm, dass bis dahin alles richtig sei. »Du nahmst Ellen die Flasche aus der Hand«, fuhr er fort und sagtest ihm freundlich, »ich weiß, dass Sie eigentlich den Wein nicht mögen, Mr. Armadale. Lassen Sie mich Ihnen etwas zurechtmachen, was vielleicht mehr nach Ihrem Geschmacke ist. Ich habe ein ganz besonderes Rezept auf Limonade. Darf ich es für Sie versuchen?« Genau in diesen Worten machtest du ihm deinen Vorschlag und er nahm ihn an. Bat er dich nicht auch um Erlaubnis zusehen zu dürfen und zu lernen, wie die Limonade bereitet würde? Und sagtest du ihm nicht, dass dies dich genierte und dass du ihm lieber das Rezept abschreiben wolltest, wenn er es gerne haben wollte? Diesmal fand ich wirklich keine Worte. Ich konnte nur mit dem Kopf nicken. Midwinter sprach weiter. Ellen lachte und trat an das Fenster, um auf den Golf hinauszublicken. Ich ging mit ihm. Nach einer Weile warf er scherzend hin, »der bloße Ton der Flüssigkeiten, welche du ausgössest, mache ihn durstig.« Bei diesen Worten wandte ich mich vom Fenster und kam zu dir heran. »Die Limonade braucht lange Zeit«, sagte ich. Als ich wieder dem Fenster zuschreiten wollte, hieltest du mich am Arme fest und reichtest mir das bis zum Rande gefüllte Kelchglas. Im selben Augenblicke verließ Ellen seinen Platz am Fenster und ich gab ihm das Glas. »Ist das vielleicht nicht richtig?« Das ungestüme Klopfen meines Herzens erstickte mich beinahe. Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln, mehr war ich nicht imstande. Ich sah, wie Alan das Glas an seinen Mund setzte. Sahst du es auch? Den Augenblick darauf sah ich, wie er erbleichte. Bemerktest du es auch? Ich sah, wie ihm das Glas aus der Hand fiel, sah, wie er wankte und fing ihn in meinen Armen auf, ehe er zu Boden stürzte. Ist das alles wahr? Um Gottes Willen, strenge dein Gedächtnis an und sage mir, ist das alles wahr? Das Klopfen meines Herzens schien einen Augenblick nachzulassen. Im nächsten Moment durchzuckte mich's wie Feuer, als sollte ich wahnsinnig werden. Ohne an die Folgen zu denken, sprang ich wütend auf, verzweifelt genug, um etwas zu sagen. »Deine Fragen sind Beleidigung, deine Blicke sind Beleidigung«, brach ich los. »Denkst du, ich hätte ihn vergiften wollen?« Unwillkürlich kamen mir die Worte über die Lippen. Es waren Worte, die ein Weib in meiner Lage am allerletzten hätte sprechen sollen, und dennoch sprach ich sie. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 18. November 2023.